Entnahme ist die so seskin. Ich bin heute der Zuständige als für Sie und werde das Erstgespräch mit Ihnen führen. Erstmal benötige ich ein paar persönliche Daten von Ihnen und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Was Sie Okay. Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu unterbrechen. Wie Okay. heißen Sie denn? Ich heiße Bender Walter. Könnten Sie bitte den Nach- und Vornamen langsam buchstabieren? B E N D E R Bender Den Nachnamen? W A L T E R Walter. Sind Sie Herr oder Frau Walter? Evet. Wie alt sind Sie, Herr Walter? 37. Ihr Geburtsdatum bitte? Meine Geburtsdatum 2. Juni 1988. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ich bin 1,70 Meter. Ihr Gewicht bitte. 75 Kilogramm schwer. Was sind Sie vom Beruf, Herr Walter? Ich bin Lehrerin. Lehrer. Entschuldigung, Lehrer, ja. Haben Sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin? Ja, mein Hausarzt heißt Herr Schmidt. Jetzt kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden. Was Ja. führt Sie heute zu uns, Herr Walter? Ich habe Doktor Handgelenkschmerzen. Seit wann haben Sie das? Seit morgen, Doktor. Ja. Ich habe ich seit morgen möchte ich sehr starke Gelenkschmerzen. Ja. Sehen Sie einen Unfall? Heute, Könnten Sie mir bitte ja. beschreiben, was ist passiert? Ja, heute Morgen habe ihm den Badewanne aufgerutscht und auf meiner linken Hand gefallen, Doktor. Linke Handgelenk. Ja, linke Hand, ja, linke. Ja. Haben Sie Schwellungen, offene Wunde oder Rötung bemerkt? Ja, ich habe Rötung und Schwellungen bemerkt, aber es gibt keine offene Wunde. Haben Sie Kopf verletzt? Nein, ich habe keine Kopfverletzung. Haben Sie noch andere Schmerzen in irgendwelcher Körperregion, Herr Walter? Ich fühle mich nicht andere Körperteile Schmerzen zu haben, Doktor. Könnten Sie mir bitte diese Schmerzen genauer beschreiben? Dumpf, stechend oder? Ja, stechend, Doktor. Ja, stechend. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Die Schmerzen strahlen meine Hände und in meine Hände. Und die Oberarm aus. Können Sie Ihre Hände gut bewegen oder haben Sie Bewegungseinschränkung, Herr Walter? Nein, Doktor, ich habe eine Bewegung schrankte, ja. Bewegung Einschränkungen, ja. Verstehe. Haben Sie dagegen irgendwelche Medikamente genommen? Ja, ich habe 15 Milligramm Ibuprofen eingenommen, aber es würde mir nicht geholfen. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala, wobei es auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 am stärksten ist? Es ist ungefähr 7 bis 8. Könnten Sie bis zum Ende des Gesprächs aushalten oder ich kann Ihnen ein Schmerzmittel geben, Herr Walter? Ja, Doktor, ich kann warten, ja. Gut. Haben Sie noch andere Beschwerden, Herr Walter? Ja, Ist Ihnen schwindelig? ich habe keine Schwindel, nein, Doktor. Ihnen schwarz vor Augen? Ich habe nicht bemerkt. Haben Sie Herzrhythmusstörungen oder Herzstolpern bemerkt? Nein. Haben Sie Atemnot, Husten? Ich habe nicht bemerkt, nein. Ist Ihnen übel? Ich habe keine Übel. Mussten Sie sich übergeben vor Nein. oder nach dem Unfall? Nein, nein, nein. Ich habe nicht bemerkt, nein. Wie ist Ihr Appetit, Herr Walter? Normalerweise gut, aber seit morgen habe ich kaum Appetit. Vielleicht wegen Schmerzen. Verstehe. Haben Sie in letzter Zeit ab- oder zugenommen? Ich habe nicht bemerkt, Doktor. Ich bin immer gleich. Mein Gewicht ist immer gleich, ja. Verstehe. Haben Sie Schwierigkeit beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang? Nein, ich habe keine Probleme mit dem Wasserlassen oder Stuhlgang. Haben Sie Fieber? Ich fühle mich nicht fiebrig. Ich habe nicht gemessen. Verstehe. Haben Sie Kühlung gemacht im betroffenen Bereich? Ja, nein, Doktor, ich habe nicht bemerkt, nein. Haben Sie Schlafstörungen, Herr Walter? Nein, Doktor, ich schlafe gut. Gut. Leiden Sie an irgendwelche chronischen Erkrankungen? Bei mir sind keine irgendwelche Krankheit bekannt. Gut. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig? Medikamente. Ja, zum Beispiel manchmal nehme ich Paracetamol Tablet. Ich habe manchmal Rückenschmerzen. Rückenschmerzen. Ja. Wie oft nehmen Sie? Paracetamol Tablet. Ja, verstehe. Wie oft 500 nehmen Milligramm. Bay Vedat. Sie? Bay Rückenschmerzen. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, Doktor, es wurde wenn als Jugend eine Dickdarm Operation durchgeführt. Dickdarm oder Blinddarm? Blinddarm, Entschuldigung. Na ja, Blinddarm Blinddarm. Entfernung, oder? Ja, richtig. In welchem Alter erinnern Sie sich? Ja, rechte. In welchem Alter? Wie Rechte. Ha, welcher Alter? alt waren Ya Sie? ungefähr ich bin 17 Jahre alt ya. War das Operation komplikationlos? Ya, das war komplikationlos. Gut, gut zu hören. Haben Sie Allergien, Herr Walter? Allergien. Oder Unverträglichkeiten gegen Lebensmittel? Ich habe Ja, ich habe keine Allergie oder Unverträglichkeiten, Doktor. Gut. Rauchen Sie? Ja, ich rauche 30 Zigaretten pro Tag seit 20 Jahren, ja. 30 Zigaretten. Seit 20 Jahren. Es ist zu viel für Ihre Ja, ich Gesundheit. habe viele Artık. Mal gesucht, auf den Zigaretten aufgehören. Aber ich habe Aber nicht verstanden. eine Abteilung, wir können einen Termin vereinbaren für Sie. Sie können eine Beratung nehmen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir helfen, Doktor. Natürlich. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke eine Flasche oder ein Liter Bier pro Tag. Täglich. Ja, täglich. Ein Liter oder eine Flasche? Ein Liter. Das ist auch zu viel, Herr Walter. Ja, leider. Dann nehmen Sie die folgende Frage nicht persönlich. Aus medizinischen Gründen fragen wir immer: Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Ich habe keine Drogen probiert. Gut, ich freue mich. Dankeschön. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ich habe keine Kinder. Wie wohnen Sie? Leben Sie mit Ihrer Frau zusammen? Ja, ich lebe mit meiner Frau, ja. Gibt es irgendwelche chronische Erkrankungen bei Ihrer Familie? Ja, mein Vater hat Bluthochdruck. Und meine Mutter hat Zuckerkrankheit. Welche Typ? Wissen Sie das? Typ 2 oder Typ 2, Typ 2, ja. haben die beiden noch andere chronische Erkrankungen? Es war Doktor. Das war. Das keine andere irgendwelche Krankheit. Haben Sie Geschwister? Ich bin Einzelkind. Einzelkind. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Walter? Ich meine gegen Kinderkrankheit, Covid-19. Ja, ich bin vollständig geimpft, so wie dreimal gegen Covid-19. Verstehe. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Ja, vor 6 Monaten war ich in Griechenland für Urlaub, Nicht. Doktor. Für? Für Urlaub, Urlaub, Urlaub. Urlaub, verstehe. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, ich treibe manchmal Tennis spielen oder Wanderung, ja, am Wochenende. Noch andere Fragen für Ihre aktuellen Beschwerden. Haben Sie haben Sie Knirschen bemerkt? Ich habe nicht bemerkt, Doktor, nein. Ist Ihnen Taubheitsgefühl oder Kribbeln aufgefallen? Nein, ich habe nicht bemerkt. Ich habe es mir notiert, aber ich bin mir nicht sicher, ob das richtig war. Sie nehmen dagegen Paracetamol-Tablet, oder? Ja, ich habe einmalig 15 Milligramm, 500 Milligramm Ibuprofen Ibuprofen. Tablet. Ama heute Morgen ich habe Ja, heute Morgen. angenommen. Ja. Alles klar. Herr Walter, meinerseits habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Was habe ich, Doktor? Ja, Sie haben auf Linkseite gefallen. Sie haben Rötung und Schwellungen und Schmerzen. Es könnte Handgelenkknochenbruch sein, Herr Walter. Aber es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen. Jetzt werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Danach werden wir operative Diagnostik veranlassen. Dann können wir entscheiden. Was ist operativ? Operative Diagnostik ist eine bildgebende Verfahren, zum Beispiel Röntgenaufnahme oder CT, Ja, ich verstehe. Computertomographie. Ich verstehe. Werde ich operiert? Wie gesagt, es ist zu früh, etwas Genaues sagen. Wenn wir die Ergebnisse bekommen, können wir mehr über sprechen. Okay, danke schön. Ich warte auf Sie. Ja, Sie bleiben hier, dann ich komme wieder. Okay, danke. Dann. Würde Ihnen Guten Tag. Patientin vorstellen, die ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Es handelt sich um Benda Walter. Walter, einen 37-jährigen Patienten, geboren am 2.6.1988, 1,70 Meter groß, 75 Kilogramm schwer. Er stellte sich bei uns vor, aufgrund seit heute Morgen stechender Handgelenkschmerzen links mit Ausstrahlung in den Oberarm oder in den Humerus. Das war ein Unfall. Er sei im Badezimmer gewesen. Er sei ausgerutscht und er sei auf linken Handgelenk gefallen. Als Begleitsymptomen liegen Rötung, Ödema und Bewegungseinschränkung vor. Er hat dagegen Ibuprofen genommen, aber es hat ihm nicht geholfen. Die Schmerzintensität wurde mit 7 bis 8 von 10 bewertet. Die Frage nach Parästhesie, Atemnot oder Dyspnoe, Herzrhythmusstörungen wurde verneint. Er hat keinen Kopfverletzung. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz seit heute Morgen wegen der Schmerzen. Bei ihm keine chronische Vorerkrankungen bekannt. Er nehme gelegentlich oder bei Bedarf 500 Milligramm Paracetamol ein. Er nimmt bei Bedarf 500 Milligramm Paracetamol ein, wegen der Rückenschmerzen. Bei ihm wurde mit 17 Jahren eine Appendektomie durchgeführt. Bei ihm keine Allergien und Unverträglichkeiten bekannt. Er rauche seit 20 Jahren 30 Zigaretten täglich. Er trinke täglich ein Liter Bier, Drogenkonsum wurde verneint. Er ist verheiratet, er hat keinen Kinder, er lebt mit seiner Ehefrau zusammen. In der Familienanamnese fand sich arterielle Hypertonie beim Vater, Diabetes mellitus Typ 2 bei der Mutter. Er ist Einzelkind, er ist vollständig geimpft, die Reiseanamnese ist unauffällig. Er mache regelmäßig oder er spielt regelmäßig Tennis. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Handgelenkfraktur. Differentialdiagnostisch kommen Bandriss, Prellungen, Muskelspannung, Weichteilgewebeverletzung in Betracht. Zur Diagnostik würde ich bei dem Patienten eine entsprechende körperliche Untersuchung durchführen. Zuerst würde ich die Vitalparameter erfassen. Danach würde ich den Patienten inspizieren, palpieren und auskultieren. Bei der Inspektion achte ich oder beurteile ich allgemeinen Zustand des Patienten. In diesem Fall ist eine neurologische Untersuchung wegweisend. Dabei würde ich Motorik, Sensibilität, Reflex und Gelenkeinschränkung überprüfen. Zur weiteren Diagnostik würde ich bildgebende Methode veranlassen. Zunächst würde ich zwei Ebene Handgelenk Röntgen veranlassen. Gegebenenfalls würde ich Computertomographie im Handgelenk veranlassen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich zunächst den Patienten stationär aufnehmen und eine venöse Zugang legen, um eine venöse Therapie zu ermöglichen. Danach würde ich Analgetikum verabreichen. Würde ich Kühlung, Hochlagerung machen oder verabreichen wieder. Und gegebenenfalls würde ich eine chirurgische Konsil veranlassen, um eine mögliche Operation zu organisieren. Chirurgisi o da ortopedisi. Ja, ortopädische, wie zum Beispiel Gipspilates, ja. Okay. Gab es eine Vertigo nach dem Tabi Unfall oder Eko? wie bitte? Vertigo danach. Nachdem oder bevor Unfall hat Ja, der Patient. ich habe es gefragt. Bei ihm nicht schwindelig. Es gibt keine Vertigo da. Okay, und haben Sie oder hat der Patient eine kalte Haut bemerkt? Ich habe es nicht gefragt, Frau Oberärztin. Ich habe nur Rötung und Schwellung und offene Wunde gefragt. Er hat Rötung und Ödema, aber er hat keine offene Wunde. Bei der körperlichen Untersuchung werde ich überprüfen. Okay, wie können Sie überprüfen? Durch Blutung. Ja, mit Sörenge. Hände wir können überprüfen mit Hände berühren. Berühigen oder drücken, nicht drücken. Berühigen diyor. Was meinen Sie? Sie müssen die durch. Thermometre können wir messen Mhm. oder direkt wir können berühren. Dokunmak berühren miydi tam hatırlayamadım. Tasten, meinen Tat, Sie? ya abtasten ya. Bei Mhm. der Palpation kann ich überprüfen. Okay, berufen. Ja, berufen. Sie abtasten. Ja, Sie abtasten die peripherik Fuse, oder? Bei der Palpation ja sollte ich Durchblutungsstörungen überprüfen. Mhm. Peripherische Puls. Wir sollten peripherische Pulse kontrollen oder überprüfen. Ja. Warum veranlassen Sie eine CT? Bei der CT können wir ganz darstellen, nicht nur Knochen, sondern auch ein Bandruptur können wir darstellen bei der CT. Okay. Oder Oder denken Sie weitere Untersuchungen? wenn ein unklare Fraktur gibt es oder es gibt, Ja. können wir bei der CT genauer darstellen. Ja. Sie haben mich. Und okay. Ben de başka soru yok. Sorabilirsiniz abiler. Daha da bir tane geldi. Vazetti. Was sind sichere und unsichere Fraktorzeichen? Kennen Sie? Ja, ich kenne pathologische Mobilisation. Nasıl doğru bir adı vardı herhalde. Şu an hatırlayamadım. Patolojische Beweglichkeit, meinen Sie ya? Pathologische, ja, Herr Oberarzt, vielen Dank. Pathologische Bewegung. Pathologische Bewegung und Prellung, große Ödema. Aber ich meine, pathologische Bewegung ist entscheidend oder nötig. Okay, welche unsichere Fraktorzeichen hat dieser Patient? Ja, er hat Rötung und Ödema. Das ist unsichere Frakturzeichen. Ich habe die andere Frage nicht gestellt. Aber er hat Bewegungseinschränkung. Ja, das ist auch eine unsichere Fraktorzeichen. Unsichere Genau. Frakturzeichen. Und hat er eine sichere Faktorzeichen, oder? Ich habe es nicht gefragt. Bei der Hm. körperliche Untersuchung werde ich überprüfen. Okay, und nochmal bitte, welche sichere Fraktur-Zeichen kennen Sie? Nochmal. Pathologische Bewegung. Ja, noch etwas. Prellung, oder? Also Krepitation, Deformität. Deformität. Wie können wir Deformität überprüfen? Also Sie können die pathologische Beweglichkeit überprüfen. Ja, wenn der Patient hat ein Deformität hat, kann er eine pathologische Beweglichkeit hat. Genau. Und offene Fraktur können Sie feststellen. Das ist auch eine sichere Frakturzeichen. Ja. Okay. Rötungsfachbegriff Kalor, oder? Kalor ist Überwärmung. Palor. Palor ist also nicht Rötung. Also das ist Hallor. Was ist das denn? Während ein Anämie können wir Pallor Hallo. feststellen, ja? So Blase, Blase, hallo. Rubor können wir sagen, ja? Krebsbildung. Genau. Okay, das ist genug, ich glaube, ja. Wir haben noch 20 Sekunden nur. Evet. Nasıldı duracak? Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen ich würde Ihnen vorstellen. Haben Sie kurz Zeit dafür? Ja, habe ich bitte. Ja. Ich berichte über 37-jährigen Patienten Herr Walter, der 1,70 Meter groß ist und 75 Kilogramm wiegt. Der Patient kam heute zu uns mit seit heute Morgen bestehenden linksseitige Handgelenkschmerzen mit Ausstrahlung in den linken Oberschenkel und Fuß. Außerdem klagte der Patient über Rubo, Dolo und Schwellung in den Handgelenk. Fragen nach Kopfverletzung wurde verneint. Entschuldigung, wohin strahlen die Schmerzen aus? In den Unterschenkel oder Oberschenkel habe ich geschrieben, vielleicht Unterschenkel und Fuß. Nein, Oberarm und Hand. Es tut mir Okay. leid, Herr Oberarzt, ich habe Ja. falsch notiert wegen Stress. Es tut mir Nee, leid. alles gut. Machen Ja. Sie bitte weiter. Fragen nach Kopfverletzung wurde verneint. Zerebral Trauma wurde verneint. İbuprofen Einnahme hat keine Linderung gebracht. Und die Beschwerden sind auftreten, nachdem er in der Badezimmer gefallen ist. Fragen nach Taşikardi, Dyspnoe, Fieber, Schüttelfrost, Nausea und Emesis wurden verneint. Der Patient bewertete seine Schmerzen 7 bis 8 von 10 auf einer Schmerzskala. Bei den Patienten keine Vorerkrankungen sind bekannt. Er nimmt Er nimmt Paracetamol wegen Rückenschmerzen bei Bedarf. Mit 17 Jahren wurde bei der Patienten Tonsillektomie ist bei der Patientin Tonsillektomie erfolgt. Fragen nach Allergie und Unverträglichkeiten wurden verneint. Er ist vollständig geimpft. Reiseanamnese ist unauffällig. Er treibt regelmäßig Tennisspiel. Und er raucht 30 Zigarette seit 20 Jahren pro Tag und trinkt eine Flasche Bier täglich. Drogenkonsum wurde verneint. In der Familienanamnese gab er an, väterlicherseits Arterialhypertonie und mutterlicherseits Diabetes mellitus Typ 2. Er ist Lehrer und verheiratet. Er hat keine Kinder und er lebt mit seiner Frau. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf distal Radius Fraktur hin. Differentialdiagnostisch kommen Weichgewebeverletzungen, Sehneverletzung und ja in Betracht. Okay, welche Symptome sprechen für eine Distalradiusfraktur? Ja, der Patient hat sehr starke Schmerzen zuerst und er hat auch Schwellung, Rötung oder Dolo, Rubo und er hat eine Traumageschichte. Diese Symptome sprechen für eine Radius-Distal-Fraktur und eingeschränkte Bewegung ist auch eine starke Signal für Distalradius Fraktur. Okay. Machen Sie weiter. Meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zuerst, Meine. um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich den Patienten körperlich untersuchen. Bei der Palpation achte ich darauf, ob Druckdolenz gibt und bei der Inspektion achte ich darauf, ob ein Deformität gibt und außerdem werde ich ein Zwei-Ebenen-Röntgenaufnahme durchführen. Mögliche Fraktur zu bestimmen. Gegebenenfalls werde ich ein CT des Handgelenks veranlassen. Mögliche Operation zu planen, um mögliche Operation zu planen oder gegebenenfalls werde ich ein MRT des Handgelenks veranlassen, mögliche Weichgewebeverletzungen zu bestimmen. Und eine orthopädische Konsil wird sinnvoll, die Behandlung zu optimieren und eine mögliche Operation zu bestimmen. Werde Okay. ich den Patienten auch stationär aufnehmen? Eine Zugang liegen, eine Schmerzmittel durch Zugang verabreichen. Diese Schmerzen sind sehr starke Schmerzen und um mögliche Operationen zu vorbereiten. Okay, welche Laboruntersuchungen würden Sie kontrollieren? Ja, werde ich Großblutbild, Entzündungsparameter, Nieren- und Leberwerte, Koagulationparameter und Hepatitmarker und Anti-HIV, Anti-HBS, HBS, HBSG werde ich bestimmen lassen. Um mögliche Operationen zu vorbereiten. Okay, brauchen wir kontrollieren? Ich meine für eine Blutgruppe, oder? Ja, Blutgruppe bestimmen ist auch nötig. In der Operation müssen wir bestimmen Blutgruppe, um mögliche Blutung zu vermeiden oder ja. Okay, gut. Okay, welche sichere und unsichere Faktorzeichen kennen Sie? Ja, unsichere Zeichen sind Hämatom und Rötung oder Rubrum und Dolor. Das ist Schmerzen und ja, diese sind unsichere Zeichen. Sichere Zeichen sind Deformität und Krepitation sind die sichere Zeichen. Auf jeden Fall werde ich nörologische Untersuchung durchführen, ob eine Taubheitsgefühl oder Nervenverletzungen gibt und werde ich auch Fingerende abtasten, um mögliche Durchblutstörungen auszuschließen. Eine Komplikation von Distalradius Fraktur ist Kompartmansyndrom. Das bedeutet Durchblutstörung und sehr starke Schmerzen. Die Patient muss engmaschig kontrolliert werden. Und welche andere Komplikationen kennen Sie bei einer Fraktur, Ja, Knochenfraktur? manchmal, Generell, ich meine. ja, besonders im offenen Frakturen keine eine Infektion kann auftreten und natürlich Gefäßverletzungen, arteriell und Venenverletzungen, Nervenverletzungen kann auftreten und Kompartmansyndrom kann auch auftreten. Ja, gut, also ja, Fettembolie können wir sagen, vielleicht, ne? Ja. Chemische Kontraktur. Ich gucke mal, Ja. Ja. ne? Ja, nach dem Kompartmansyndrom, das ist Volkmann iskämische Kontraktur kann auftreten, das ist die letzte Zeichen. Okay. Aber Fettembolie ist sehr wenig im kleinen Knochen, besonders Großfemoral Fraktur oder Pelvic Fraktur, Fettembolie sind ja nicht selten, kann Ja, sagen wir. denken Sie an generell, ja, ich meine. Ja, Okay, ja. welche Knochenbruchtypen kennen Sie? Ja, Fraktur-Typen, ich meine. im Handgelenk gibt es Extension oder Flexion Frakturen gibt. Extension Fraktur heißt Kollaps Fraktur, Flexion Fraktur heißt Simit Fraktur. Aber yani normalerweise gibt es displaced. Wie können sagen das? Auf Latein können wir sagen, ja. Ha? Fachbegriff. Benutzen Sie Fachbegriff, kein Problem. Ja, displaced Fraktur oder deplace Fraktur oder undisplaced Fraktur kann auch auftreten. Im Handgelenk, wenn die Fraktur ist nicht displaced, wir können mit Gips oder konservativ behandeln. Aber mit Displaced Fraktur müssen wir auf jeden Fall operieren. Welche operative Verfahren kennen Sie? Ja, operativ Verfahren ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Offene Operation oder nicht offene Operation mit Platte und Schraub Osteosynthese können wir offene Operation durchführen oder nicht offene Operation ist geschlossene Reposition und mit Kirschen mit K-Weir. Ja, das weiß ich nicht in Deutsch. Oder mit Okay. Gips können wir operieren. Gut, das ist gut. Okay, das ist genug, ich glaube, ja. Ya, vielen Dank. Hocam maksat cümle kurmanı sağlamaktı. Cümle kurmuş oldum bol bol. Hem de Teşekkür ederim. ortopedisi bulmuş kendini. Guten Tag, Herr Oberarzt. Wir haben heute einen neuen Patienten und möchte Ihnen den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Ja, es handelt sich um Herr Bender Walter. Er ist 37 Jahre alt und 75 Kilogramm schwer und 1,70 Meter groß. Der Patient stellte sich heute bei uns seit heute Morgen bestehender steckender progredienter linke Seite Handgelenk Schmerzen vor. Dem Patient zufolge strahlende Schmerzen in die Hand und in den Oberarm aus. Der Patient erklärt, dass er heute Morgen in den Badewanne ausgerutscht und auf eine Hand gefallen. Danach sind die Schmerzen aufgetreten. Des Weiteren gibt er an, dass die Schmerzen plötzlich aufgetreten und im Verlauf der Zeit immer schlimmer geworden sind. Die Schmerzintensität würde mit 7 bis 8 von 10 auf eine Schmerzskala bewertet. Die einmalige Einnahme von 15 Milligramm, 500 Milligramm Ibuprofen hat keine Verbesserung gebracht. Er klagte über Ödema und Rötung im betroffenen Bereich. Außerdem bereicht er schmerzbedingte eingeschränkte Bewegung. Schmerzbedingte eingeschränkte Bewegung. Die Fragen nach Parästhesie, Hyperästhesie, offene Wunde und Vertigo würden verneint. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf schmerzbedingte Inappetenz. Ich gehe einem von Verdacht auf Handgelenkfraktur aus, da die Patient dafür typische Symptome aufweist. Der Patient leider unter Schwellung, Schmerzen, Rötung und es gibt eine Unfallgeschichte. Das Sprechen für Handgelenk Schmerzen. Als Differentialdiagnose Prellung oder Weißgewebe Verletzung in Betracht. Welche Weichgewebe Verletzungen? Band Distorsion, oder ha, ja Luxation vielleicht, aber ich bin nicht sicher. Luxation richtig oder? Luxation des Handgelenks oder Distorsion. Ja, Beide ist möglich. Distorsion. Ja, Sie haben recht, Herr Oberst. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, wurde ich dem Patienten zuerst die Vitalparameter überwachen. Dann würde ich den Patienten körperliche untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, auf Farbeveränderungen, offene Wunde, Kolo, Ruba im betroffenen Bereich vorliegen. Außerdem würde ich den Patienten arterielle Pulse abtasten und für diese Patienten ist es sinnvoll, eine neurologische Untersuchung durchführen. Dabei wurde ich Probleme oder nicht Probleme, ya Probleme Störungen. Sensorisch, Motorisch oder andere Funktionen vorliegen. Neben außerdem würde ich den Patienten palpieren. Bei der achte ich darauf, ob Krepitation oder andere Deformation vorhanden sein. Neben körperliche Untersuchungen werde ich Laboruntersuchungen sinnvoll, um umfassende diagnostisch zu gewährleisten. Entzündung Parameter, Gerinnungsparameter, Leberwerte, Nierenwerte, Blutgrup bestimmen lassen. Danach würde ich Röntgenaufnahme des Handgelenk in zwei Ebenen durchführen, um mögliche Fraktur zu bestimmen. Außerdem würde ich den Patienten CT des Handgelenks durchführen, mögliche unsicher Fraktur auszuschließen. Dann würde ich den Patienten eine MRT durchführen, Sehne Verletzung oder weiße Gewebe Verletzung oder Bandriss auszuschließen. Des Weiteren wäre ich sinnvoll, eine orthopädische Konsil anordnen, um meine Therapie zu optimieren, sowie eine Operation zu planen. Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, werde ich in diese geplanten Untersuchungen fortsetzen, Herr Oberst. Herr Kollegen, was würden Sie bis Operation bei der Patienten durchführen? Ja, Herr Oberst, Wenn der Patienten haben Trümmerfrakturen, dislokatierten intraartiküler Frakturen oder offenen Frakturen. Aber der Patient hat keine offene Wunde. Kann ich denn operativ planen? Bis Operation, was machen Sie? Ja, wenn ich dem Patienten keine Operation durchführe, werde ich dem Patiente eine Gips Therapie behandeln. Und? Und ich den Fraktur Repositieren und empfehle ich den Patienten über 4 bis 6 Wochen ruhig stellen. Was kontrollieren Sie nach dem Gips oder nach dem Operation bei der Patientin? Ich bin jetzt nicht sicher, aber ich denke, nach den 1,5 Monaten werde ich den Patienten kontrollieren. Durchblutungsstörung, Sensibilitätsstörung, Ja, Sie haben recht, Herr nerolojik Berat. Nach der Gefäßverlösung. Operation, ein oder vielleicht 2 Tagen wir mussten den Patienten kontrollieren, um mögliche Blutung oder andere Probleme zu kontrollieren, ja. Was ist die häufigste Ursache für eine Radiusfraktur? Wiederholen bitte, ich bin Was ist die häufigste Ursache für eine distale Radiusfraktur? ja, ich denke einen Unfall. Unfall, Fahrradunfall zum Beispiel. Sturz, meinen Ja, Sie? Gehstürzung oder Gestolpern oder Und Gefallen. bei älteren Patienten hat eine besondere Krankheiten. Ja, ich Osteoporoz oder? Ja, Ja, Osteoporose. Osteoporoz. Wenn der Patient oder die Patientin hat Osteoporoz, es ist ein Risikofaktor für Fraktur. Welche klinischen Symptome sprechen für eine distale Radiusfraktur? Ja, offene Wunde, Schmerzen. Schwellunge, Entschuldigung, Schmerzen, Schwellungen. Schmerzen, Rötung, Schwellungen oder Bewegungseinschränkungen oder Heben, spricht für distal Radius Was kontrollieren Sie während der körperlichen Untersuchung besonders? Ja, wenn es ist sehr wichtig, es ist sehr wichtig, Lungen zu kontrollieren, um mögliche Emboli auszuschließen. Und danach ich kontrolliere Kopf und Brust und Bauch mögliche Verlatzung oder Farbeveränderung oder Rötung gibt. Wann würden Sie bei den Patienten eine operative Therapie empfehlen? Wenn es Patient für diese Patient oder Diese generell? Patient. Ja. Wenn der Patient Trümmerfrakturen oder dislokatierten intraartikulären Frakturen oder instabilen Frakturen hat, empfehle ich dem Patienten eine Operation durchzuführen. Intraartikulären Frakturen, offenen Frakturen Ja, offenen Frakturen, ja. oder Begleitverletzungen von Nerven oder Ah, Gefäßen. ja, Sie haben recht, Herr Barras. Ja, wenn es Patient haben arterielle oder Nervenverletzungen, muss ich den Patienten operieren, ja. Welche Komplikationen können nach dem Operation auftreten? Ja, nach dem Operation es ist möglich Blutung, Enfektionen Kompartmansyndromen, oder Kompartmansyndrome, ja, Nervenverletzung. Nervenverletzung, arteriell Verletzung oder Venenverletzung, ja. Gibt es späte Komplikationen nach der Operation? Ja, ich denke, es ist sehr wichtige Komplikation ist falsch Heilung, oder? Bewegungseinschränkung, Arthrose, Bewegungseinschränkungen, ja. Pseudoarthrose auch. Arthrose, ja. Ich habe keine viele Erfahrung über dieses Thema, Herr Oberarzt. Ich bin Dermatologe. Ja, ich weiß. Was empfehlen Sie bei den Patienten nach dem Operation oder nach dem Gips? Ja, das ist sehr wichtig, eine Krankenjimnastik. Ja, ich empfehle dem Patienten Krankenjimnastik zu machen. Kochlagerung, Das Kühlung, ja, Schmerztherapie, Bewegung. periphere Puls kontrollieren, nach Immobilisation Physiotherapie Ja, Physiotherapie, ja. und wann empfehlen Sie bei den Patienten nach Kontrolle? Nach Kontrolle. Ja. Wie nach der Operation, oder? Ja, nach der Operation. Nicht sicher, aber ich denke vielleicht nach einer Woche, oder? Ich weiß es aber nach einer Woche vielleicht. Herr Yavuz.